Will keiner saufen, keiner lachen. Ich werde euch leeren Gesichter machen. Ihr seid ja heute wie nasses Stroh und brennt sonst immer. Lichterloh. Das liegt an dir. Du bringst ja nichts herbei. Nicht eine Dummheit, keine Sauerei. Und singt runter. Und reingesoffen, reingekrischen. Ja. Hola, hola. Ach, Baumwolle her. Er sprengt uns die Ohren. Kann ich davor, dass das verflucht niedrige Gewölb so widerschallt? Sing. Gestimmt ist, und was nun? Das liebe heilige Römische Reich, wie hält's nur noch zusammen? Pfui, ein garstig Lied, ein politisch Lied, ein leidig Lied. Dankt Gott, dass euch das heilige Römische Reich nichts angeht. Wir wollen einen Papst wählen. Schwing ich auf, Frau Nachtigall, grüß mein Liebchen. Wer doch tot! Grüß mein Liebchen! Hinter die Türe geworfen wie einen stumpfen Besen und das um drei Teufel! Keinen Gruß, sag ich, als die Fenster eingeschmissen. Ruhe jetzt! Ein neues Lied, Kameraden, ein altes Lied, wenn ihr wollt! Aufgemerkt und den Rundreim mitgesungen, frisch und hoch auf! Es war ein Rat im Kellernest, lebt nur von Fett und Butter. Hätt sich ein Ränzlein angemäst, als wie der Doktor Luther. Die Köchin hätt ihr Gift gestellt, da ward so eng ihr in der Welt, als hätt sie lieb im Leibe. Als hätt sie lieb im Leibe. Sie fuhr herum, sie fuhr heraus und soff aus allen Pfützen. Zernagt, zerkratzt das ganze Haus. Wollt nicht ihr Wüten nützen. Sie fällt zu manchen engsten Sprung. Bald hätt das arme Tier genug, als hätt es lieb im Leibe. Als hätt es lieb im Leibe. Sie kam vor Angst am hellen Tag der Küche zugelaufen, fiel an den Herd und zuckt und lag und tat erbärmlich schnaufen. Da lachte die Vergifterin noch, ha, sie pfeift aus dem letzten Loch, als hätt sie lieb im Leibe. Als hätt sie lieb im Leibe. Und schau, wie sie es hier treiben. Wenn's dir gefällt, dergleichen Sozietät schaffe ich dir nachtnächtlich. Guten Abend, ihr Herren. Großen Dank. Wer ist der Storcher da? Still. Das ist was Vornehmes. Inkognito. Komödianten, wenn's hochkommt. Merk's. Den Teufel vermuten die Kerls nie, so nahe ihnen immer ist. Sie kommen aus dem Reiche, man sieht's ihn an. Lasst sie nur erst fidel werden. Seid ihr Freunde von einem herzhaften Schluck? Herbei mit euch! Immer zu! Nun, Herrn, ein Liedchen. Für einen Krug ein Liedchen. Das ist billig. Ich habe keine Stimme. Ich singe eins für mich, zwei für meinen Kameraden. 100, wenn ihr wollt. Wir kommen aus Spanien, wo nachts so viele Lieder gesungen werden, als Sterne am Himmel stehen. Oh, das verbete ich mir. Ich hasse das Geklimpere. Außer wenn ich einen Rausch habe und schlafe, dass die Welt untergehen dürfte. Für kleine Mädchen ist sowas, die nicht schlafen können und am Fenster stehen. Mondenkühlung einzusucken. Es war einmal ein König, der hätte einen großen Floh. Stille Horst, schöne Rarität, schöne Liebhaberei. Es war einmal ein König, der hätt einen großen Floh, den liebt er gar nicht wenig, als wie seinen eigenen Sohn. Da rief er seinen Schneider, der Schneider kam heran, da mess dem Junker Kleider und mess ihm Hosen an. Wohlgemessen wohl, dass sie nur keine Falten werfen. In Sammet und in Seide war er nun angetan. Hätte Bänder auf dem Kleide, hätt auch ein Kreuz daran. Und war sogleich Minister und hätt einen großen Stern. Da wurden seine Geschwister bei Hof auch große Herren. Und Herren und Frauen am Hofe, die waren sehr geplagt. Die Königin und die Zofe, gestochen und genagt. Und durften sie nicht knicken und weg sie jagen nicht. Wir knicken und ersticken, doch gleich, wenn einer stickt. Wir knicken und ersticken, doch gleich, wenn einer stickt. Noch eins! Noch ein paar Krüge! Noch ein paar Lieder! Ja. Meine Herren, der Wein geht an, wie in Leipzig die Weine alle angehen müssen. Oh, oh, oh. Doch dünkt mich, ihr würdet erlauben, dass man euch aus einem anderen Fasse zapfte. Habt ihr einen eigenen Keller? Hm? Hm? Handelt ihr mit Weinen? Seid ihr vielleicht von den Schelmen aus dem Reich? Oh. Warte ein bisschen, warte, warte. Ich hab so eine Probe, ob ich weiter trinken darf. Das Köpfchen schwankt. Yeah. Eine Flasche, ich will's vor Gott verantworten und vor deiner Frauen. Euren Wein. Schafft mir einen Bohrer. Der Wirt hat so einen Körbel mit Werkzeug in der Ecke stehen. Gut. Was verlangt ihr für Wein? Hä? Was für ein Gläschen möchtet ihr trinken? Ich schaff's euch. Oh, so ein Glas Rheinwein. Echten Nierensteiner. Gut. Nun schafft Wachs. Hier, ein Kerzenstümpfchen. So, halt jetzt. Und ihr? Muskatenwein. Spanischen Wein, sonst keinen Tropfen. Ich will nur sehen, wo das hinausläuft. Was beliebt euch? Rotwein, ein Französischer. Ein Französischer. Die Franzosen kann ich nicht leiden. So großen Respekt ich vor ihrem Wein habe. Nun, was schafft ihr? Hält er uns für Narren? Schnell, Herr, nennt einen Wein. Oh, doch, Kaya, denn soll er doch nicht aus dem Tische laufen. Stille, junger Herr. Nun aufgeschaut, die Gläser untergehalten. Jeder zieht den Wachspfropfen heraus, dass aber kein Tropfen an die Erde fällt. Sonst gibt's ein Unglück. Ausgezogen. Zugestopft. Und nun versucht. Oh, wohl. Trefflich wohl. Jawohl. Majestätisch wohl. Willkommener Gast. Sie sind nun eingeschifft. Gehen wir. Noch einen Moment. Uns ist gar kannibalisch wohl, als wie 500 Säulen. Uns ist gar kannibalisch wohl, als wie 500 Säulen. Uns ist gar kannibalisch. Herr Teufel! Zauberein! Sag ich's euch nicht! Warum, Satan? Meint er, dürfte in ehrlicher Gesellschaft sich machen und sein höllisch Hokuspokus treiben? Stille Mastschwein. Mir Schwein? Du Besenstiel! Brüder, schlagt ihn zusammen, stoßt ihn nieder! Ein Zauber ist vogelfrei! Was sehe ich? Weinberge. Trauben und diese Jahreszeit. Reif, wie schön. Halt, das ist die schönste. Halt! Geht und schlaft euren Rausch aus. Meine Nase? War das deine Nase? Waren das die Trauben? Wo ist er? Fort. Das war der Teufel selbst. Ich habe ihn auf einem Fass hinausreiten sehen. Hast du? Da ist gewiss auf dem Markt nicht sicher. Wie kommen wir nach Hause? Siebel, geh zuerst. Kein Narr. Kommt. Kommt, wir wecken die Häscher unterm Rathaus. Für ein Trinkgeld tun die wohl ihre Schuldigkeit. Fort. Sollte wohl der Wein noch laufen? Ach, bild dir's nicht ein. Trocken wie Holz. Fort, ihr Burschen. Fort.